von meinetwegen gesetzet bist in Pein, dass du von meinetwegen gesetzet bist in Pein, tut mir zu leid, bewegen das elend Herze mein, tut mir zu leid, bewegen das elend Herze mein, und schmerzet mich nicht klein, dass ich nicht hilf kann tun, und schmerzet mich nicht klein, dass ich nicht hilf kann tun. Hast du Lust zu dem Süßen, so lass dich auch dabei. Hast du Lust zu dem Süßen, so lass dich auch dabei. Es bitter nicht verdrießen, wie schwer das immer sei. Es bitter nicht verdrießen, wie schwer das immer sei. Dies ist ihr alte Sied, süß kommt und bitter's mit. Dies ist ihr alte Sied, süß kommt und bitter's mit.